hat's der Mensch nicht weit gebracht und von seinem Wissen nicht wunderbar Gebrauch gemacht. Und der macht Bosch, der weiter und wird noch gescheiter. Ist er nicht gütig wie ein Engel? Ist er nicht weise, fast so wie ein Gott? So schön ist diese Welt, ein Paradies für Tiere. Wie kommt es nur, dass ich an diese Welt den Spaß verlor? Warum kommt sie mir plötzlich vor wie ein ödes Felsgebirge? Blaue Baldachin hoch über uns, das Firmament, das selbst sich trägt, das himmelhohe Dach bestickt mit Sternenglanz. Warum ist es nichts anderes mehr für mich als ein Meer von faulen Dämpfen, die das Leben verpesten? Der Mensch nicht weit gebracht, ja, das kann man sagen.